Hallo zu einer weiteren Folge des Pukala Podcasts. Ich bin der Adam. Ich bin Sophie und ich bin Christina. Wir reden heute mal wieder über Metal. Wir haben ja schon eine Folge aufgenommen. Allerdings kamen von der Sophie dann ganz viele Ideen noch, die sie noch mit unterbringen wollte. Und außerdem, Christina bringt wahrscheinlich auch noch sehr viele neue Themen mit rein. Und deswegen haben wir uns einfach gesagt, wir nehmen noch eine zweite Folge auf. Das, was wir jetzt tun. Und deswegen fände ich es cool, wenn du, Christina, dich erstmal so ein bisschen rein metal-technisch charakterisierst und erklärst, wie du rangekommen bist und vielleicht deine gern gehörten Stücke oder Bands nennst. Okay, also ich bin. Puh, jetzt muss ich mal ein bisschen denken. Ich glaube, 2011 oder 12, gerade als ich aus dem Urlaub zurückkam, hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf Charts. Wirklich, das war so eine ganz lustige Geschichte, weil ich ja da hatte davor nur so Chartmusik gehört und halt alles, was im Radio lief. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich hatte einfach Lust auf Veränderungen, habe dann einfach alles gelöscht von meinem iPod und habe mir jetzt gesagt, okay, jetzt suche ich mal gezielt nach härteren Sachen. Und habe dann einfach lustigerweise einfach 30 bei YouTube eingegeben, dann kam 30 Seconds to Mars, was kein Metal ist, aber das war meine Einstiegsband. Ist eben so Alternative Rock, mit denen habe ich angefangen. Und dann, was eher in Richtung Metal ging, war wirklich so Evanescence und dann richtig Metal waren dann halt Nightwish, Him, dann kam Halloween dazu, eben so Power Speed Metal und dann ging das Ganze eigentlich richtig los, weil ich mit meinem Blog angefangen habe und dann habe ich mir alles Mögliche, was ich nur so in die Hände gekriegt habe, angehört, einfach mal CDs gekauft, mir angehört, und meine beste Freundin eben auch zum Metal sozusagen gebracht und uns gegenseitig auf neue Bands gebracht und seitdem bin ich eigentlich ständig so, ich versuche immer so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben und immer so mehr in verschiedene Bands zu hören. Und ja, Lieblingsbands, ist sehr schwierig, aber ich glaube, so eine All-Time-Lieblingsband wird für immer Within Temptation bleiben, auch wenn es nicht so das Härteste ist, was man sich vorstellen kann. Bleibt für mich einfach so eine ganz wichtige Band. Dann natürlich auch zum Beispiel, was neu dazugekommen ist im letzten halben Jahr, As I Lay Dying, mag ich sehr gern. Dann Him, auch so eine All-Time-Favorite-Band. Und dann Deals Death mag ich sehr gern. Amaranth, was Sophia auch kennt. Und Camelot mag ich ganz gern. Arch Enemy ist auch letztes Jahr so dazu gekommen mit dem neuen Album. Und ich glaube, so die restlichen Lieblingsbands, die werden so im Laufe dieses Podcasts so zum Vorschein kommen, weil gerade fällt mir nicht alles ein. Ja. Ja, was man ja auch vielleicht sagen muss, ist, dass du gemeinsam mit Sophie auch bei Power of Metal schreibst, wo ihr ja sehr viel reviewt und so. Ist da auch deine gleiche Aufgabe, auch einfach die Reviews zu schreiben, oder kümmerst du dich da noch ein bisschen mehr drum? Also seit unserem Editor-in-Chief, der Ken, im März praktisch ausgestiegen ist aus gesundheitlichen Gründen, mussten wir die ganze Arbeit bei der Seite ein bisschen aufteilen, weil der Thomas, der praktisch der jetzt praktisch der Chef der Seite ist, nicht alles selber machen konnte, einfach aus zeitlichen Gründen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir teilen alles auf. Und jetzt habe ich sozusagen die Rolle des Review-Redakteuren, also ich würde dann eben alle Reviews, die reinkommen, eben erstmal anschauen, bevor sie veröffentlicht werden, gucken, dass sie normgemäß ausschauen. Wir haben nämlich so eine bestimmte Norm, wie sie ausschauen sollen, also welche Infos noch extra rein müssen, und so weiter. Dann wir tun zum Beispiel noch die Tracklist einfügen und Videos und so Sachen und dann schaue ich eben, dass alles richtig ausschaut. Und veröffentliche dann die Reviews und ich bekomme eben auch über eine extra E-Mail-Adresse alle möglichen neuen Veröffentlichungen, die wir von Promotion-Agenturen, von den Bands selber, von den Labels per E-Mail zugeschickt bekommen, eben als Presseveröffentlichungen. Und dann mache ich eben wöchentlich eine Liste, die dann eben Sonntag rausgeht und da kann sich dann eben jeder aussuchen, was er so haben mag. zum Reviewen und das kriegt er dann von mir zugeschickt. Also ich verwalte dann wirklich, was auf die Liste draufkommt, was nicht. Ich kann dann eben auch sagen, okay, das ist mir zum Beispiel unseriös, da werden wir zum Beispiel nicht mitarbeiten, also mit einer Band oder mit einem Label, was jetzt unseriös wirkt. Also ja, und bin halt auch sehr in Kontakt immer mit dem Thomas, mit unserem Editor und ja. Also bist du sozusagen derzeit also wirklich sehr viel eingespannt, sehr viel beschäftigt mit Metal. Was mich interessiert jetzt erstmal, was kommt derzeitig zum Beispiel sehr gehäuft bei euch an? Kann man da irgendwelche Trends herauslesen, was gerade sehr beliebt ist, was ganz oft gehört wird, was ganz oft geproduziert wird und was ihr dann logischerweise reviewen müsst? Okay, also was, wenn ich mir so die Listen anschaue, die wir kriegen, dann kann man sagen, dass, also wir kriegen ja von den ganzen Major-Labels die neuen Veröffentlichungen und auch eben von Indie-Labels und von unbekannten Bands, teilweise ohne Label, also wirklich unabhängige Bands. Und da sieht man eben ganz klar, dass es noch immer sehr viele Bands gibt, die viel Death Metal, Thrash Metal und Black Metal spielen. Also Black Metal gibt es grundsätzlich immer. Ob es gehört wird, ist dann die andere Sache. Aber die Bands gibt es auf jeden Fall und die kommen dann auch auf die Listen. Und die meisten Major Labels, so Nuclear Blast und Metal Blade und so weiter, die haben dann relativ viel wirklich klassischen Heavy Metal oder eben Melodic Death. Das ist gerade ziemlich beliebt. Und allgemein kann man sagen, dass so die großen Bands, die sind halt noch allgegenwärtig vertreten, die auch seit 10, 20 Jahren Musik machen. Und bei den neuen Bands gibt es dann eben alles Mögliche, aber was es immer gibt, das ist eben dieses ganze Extreme Metal und Prog sieht man ganz viel, vor allem bei uns, weil wir ja auch, also wir sind ja auch eigentlich dafür bekannt, dass wir viel davon auch reviewen. Und ja, das wäre so von den Stilen her. Was gehört wird, ist dann natürlich die andere Sache. Und bei uns haben wir auch ganz viele verschiedene Leute, die dann verschiedene Sachen hören. Also ich würde mir zum Beispiel nicht unbedingt anhören, was jetzt bei uns so die Mehrheit anhören wird. Aber ja, also da gibt es halt Präferenzen. Wo wir ja letztens auch schon, glaube ich, das kurz angerissen haben, aber weil du es jetzt gerade nochmal genannt hast, Death Metal. Ich glaube, ihr mögt beide Death Metal nicht so sehr. Doch, eigentlich schon. Also Doch. es kommt drauf an. Also es muss halt guter Death Metal sein. Es muss viel Melodie drin sein für mich und eben ordentlicher Gesang und ja. Könnt ihr mir das kurz charakterisieren, was das, also was dieses Genre im Metal auszeichnet, weshalb das man sagen kann, okay, das ist Death Metal. Okay, also das ist ja in den 80ern aufgekommen und das war damals eben verbunden mit ganz vielen Texten, die in die eher, ja, wie nennt man das? Nicht in die satanistische Richtung gingen, so wie man jetzt meinen würde, das war eher bei Black Metal, sondern es ging wirklich so um Töten, um Und ich hasse alle Leichen, Menschen. um ja, genau die Einstellung. Also nicht ganz satanistisch, also nicht in die religiöse Richtung, aber durchaus in die hasserfüllte und teilweise auch perverse Richtung. Das war ja damals so angesagt und das hat man auch an den Albumtiteln gesehen, was es ausmacht. Eigentlich eben Heavy Riffs und auch die Growls, die Tiefen meistens, also da wird nicht viel gescreamt, sondern eher das Tiefe, das wird da verwendet. Und heutzutage gibt es ja alles Mögliche. Also in den 2000ern kam ja Melodic Death Metal auf und die Göteborger Schule, was ja was Melodisches ist und da ist auch Klargesang drin teilweise. Also heutzutage gibt es dieses Klassische durchaus noch, aber das wird kaum noch gehört eigentlich, außer jetzt die großen Bands, die werden natürlich noch gehört, aber was jetzt Bands, die jetzt neu aufkommen, sag ich mal, vor 2 Jahren zum Beispiel sich gegründet haben und die dann klassischen Death Metal spielen, die sind dann nicht mehr so gefragt, lustigerweise. Aber also heutzutage kann man Death Metal mit allem mischen. Also im Grunde genommen hat das dann nicht mehr so viel mit den Anfängen zu tun, sondern das ist alles nur noch so, so wie ich es jetzt verstanden habe, relativ geringe Unterschiede, aber trotzdem kommt es eher wahrscheinlich auf die Band drauf an, wie die sich einordnet von dem Musikstil her, und dann gehören sie, sag ich mal, eben zum Death Metal oder zu den verschiedenen Genres. Wobei man ja solche Genres wie, wie hieß es, Speed Metal, schon abgrenzen kann. Ja, also man kann auch klar sagen, okay, das ist eine klassische Death Metal Band, aber man kann dann, also es gibt, wenn die Basis stimmt, dann kann man es natürlich sagen und grob stimmt es dann auch. Aber dann gibt's immer diese Leute, die dann alles ganz genau einstufen wollen, die dann sagen, das ist Progressive Melodic Death Metal mit Thrash-Einschlag. Wo ich mir auch denke, das ist auf gut Deutsch gesagt Mist. Aber wenn die Basis stimmt, dann kann man es durchaus als Death Metal bezeichnen. Aber man kann halt das halt nicht mit dem von früher bezeichnen, also vergleichen. Das würde ich auch nicht machen. Und Aber was diese merkwürdigen Genrenamen da betrifft, da habe ich auch teilweise gelesen, dass sogar die Labels dann Probleme haben, die Bands einzustufen, weil die einfach nicht genau wissen, was es nun ist. Und ja. Ist es nicht im Grunde genommen im Allgemeinen nicht nur bei Metal, sondern auch bei allen anderen Genres oder bei vielen weiteren Genres, dass es einfach total schwer wird, die Bands zu kategorisieren, da einfach die Musiklandschaft viel breiter wird und einfach man irgendwann nicht mehr sagen kann, okay, das ist klar Rock, das ist Alternative, das ist, keine Ahnung, Funk, das ist Jazz, das ist Metal, das ist irgendwie, ich glaube, im Allgemeinen verschwimmt das mit der Das Zeit. ist ja nur logisch, weil inzwischen gibt es, wie du schon gesagt hast, total breite Masse auf dem Markt und da muss man einfach versuchen rauszustechen und deswegen suchen die sich alle irgendwelche neuen Elemente, die sie einbauen können und dann erfinden sie irgendwas Neues. So ungefähr. Gucken, Ja. was draus wird. Ja, ist so. Und die dann auch so genau einzustufen, ist auch schwierig. Also man macht es schon, wenn man zum Beispiel ein Review schreibt, wird man durchaus hinschreiben, okay, das hat jetzt Einflüsse aus dem Bereich und aus dem Bereich. Dann dieser Song ähnelt praktisch einem Song von einer anderen Band. Das kann man dann durchaus hinschreiben, weil sich die Leute dann wirklich ein Bild davon machen können, wie ein Album klingt, wenn sie dann, wenn es mit anderen Bands verglichen wird oder wenn man sagt, okay, das geht in die Stilrichtung. Aber wenn es dann wirklich in meine kurze Charakterisierung geht, dann finde ich es auch eigentlich Blödsinn, das dann so genau einzustufen. Also zum Beispiel bei Nuclear Blast weiß ich, dass die Soilwork, was ja eine Melodic Death Metal Band mit Thrash-Einschlag ist, eigentlich nur als Death Metal bezeichnen. Und ich finde es auch richtig so, in einem Review kann man es dann natürlich genauer machen, aber so im Allgemeinen muss man das nicht. Sophie hat gerade gesagt, man möchte aus der breiten Masse hervorstechen, wenn man unbedingt sich neu als Band etablieren möchte. Da ist meine Frage jetzt, wenn man jetzt sich selbst als Musikmachender sagt, so, ich möchte jetzt einfach eine kommerzielle Metalband aufziehen, denkt ihr, das ist möglich, das kriegt man gut hin, oder hat man da sehr schwere Konkurrenz und man hat einfach erstmal Probleme, überhaupt in das ganze Genre und in das ganze Konglomerat hereinzukommen? Also Konkurrenz ist durchaus da. Die ist immer da. Und egal was man macht, es wird immer eine Band geben, die was Ähnliches macht. Mir fällt da, glaube ich, spontan nur eine einzige Band ein, die wirklich originell ist und nichts macht, was eine andere Band davor gemacht hat. Die da wäre. Neobliviscaris aus Okay, Australien. ja. Die, also das ist, ich habe noch nie was Ähnliches gehört. Und ich glaube, das kommt auch darauf an, wo man lebt. Also ich glaube, wenn man irgendwo in der Pampa in Afrika lebt, dann wird man das natürlich nicht hinkriegen, eine Band zu gründen, die dann halt auch in der Szene irgendwie Fuß fassen kann. Aber wenn man zum Beispiel in Europa lebt, läuft es schon. Wo man dann eben auch die Möglichkeit hat, live aufzutreten, weil das ist ja heutzutage doch das Wichtigste, dass man sich live zeigt, live spielt und die Leute so überzeugt und dadurch auch irgendwie versucht, Geld zu verdienen, weil das ja eigentlich die beste Einnahmequelle ist in dem Sinne und durch Merchandise und so. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, man will kommerziell sein, dann muss man versuchen, praktisch alles zu verbinden an Musikstilen, die die Leute zu dem Zeitpunkt lieben. Und das ist dann wieder schwierig, weil man es nicht, also man wird keine Band gründen können, die jeder Metal-Fan liebt. Das wird nicht hinhauen. Das ist theoretisch gesehen, ja, man nimmt alles, was so geht, aber das haut nicht hin. Also man müsste sich dann wirklich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren, dass man sagt, okay, wir wollen eben mit Death Metal Basis irgendwas spielen oder wir gehen in die Progressive Metal Richtung und machen da alles Mögliche und probieren Sachen aus. Und ich glaube, wenn man wirklich Fuß fassen will und nicht, also wirklich Erfolg haben will in dem Sinne, dann muss man einfach innovativ sein, egal in welchem Genre man spielt, einfach was Neues bringen, was es davor nicht gab. Oder das, was es schon gab, einfach gut spielen. Also anders und so ein bisschen so eine frische Brise in die Szene bringen. Das glaube ich. Gibt es eigentlich einen Kontinent oder so einen Bereich, wo man sagen könnte, da ist Metal überhaupt nicht vertreten? Also irgendwie Afrika oder Südamerika oder so, weil ihr jetzt gesagt habt, weil ich weiß, dass es in Japan, also in Asien auf jeden Fall Metal gibt, in Skandinavien ist selbstverständlich, in Amerika ist klar, Europa, aber das, was mich jetzt interessieren würde, eben sowas wie Afrika oder eben Südamerika. Mich hat es zum Beispiel letztens überrascht, dass es tatsächlich in Afrika irgendwo ein Metal-Festival gibt. Und das war sogar ausverkauft, aber wirklich afrikanische Metal-Bands zum Beispiel kenne ich nicht. Ich überlege, also Südamerika, da gibt es Metal-Bands, ja. Und in Asien, ja, Japan, China, da gibt es immer irgend so komisches Zeugs. Und ich weiß, dass es im Nahen Osten teilweise auch ein bisschen so aufkommt. Wirklich Afrika, wenn man so wirklich vom Sahara-Bereich ausgeht, fällt mir nichts ein. Aber eventuell in Südafrika, weil das ja auch ein aufstrebendes Land ist. Also da kann ich es mir vorstellen. Oder eventuell in Nordafrika, so Marokko, Algerien. Aber so wirklich mittendrin, ich glaube, da haben die Leute keine Zeit für Metal. Ich habe jetzt letztens gesehen, ich glaube, die Sophie hatte mir das gezeigt, dass es in, ich glaube, Japan oder China eben auch schon so richtige Abwandlungen von Metal gibt, wo das total verkitscht wird und total verweichlicht, was dann eigentlich im Grunde genommen gar nichts mehr mit Metal zu tun hat. Was haltet ihr davon? Baby Metal. Also de Heißt das Baby Baby Metal? Metal, das ist sogar eine gecastete Band. Also die drei kleinen Mädels, die sind echt gecastet. Und es ist einfach, das ist wirklich nur auf Kommerz aus, ganz ehrlich. Die nehmen da drei hübsche kleine Mädels, die vielleicht ein bisschen singen können und dann stellen sie die ins Studio und schicken sie auf Welttour und ja, kriegen Geld dafür. Japan halt. Korea, was auch Was immer. ich da krass finde, ich meine, ich habe es mir jetzt nicht angehört, aber was ich interessant finde, ist, dass die überhaupt angeschaut werden. Also, weil man kann ja nicht einfach irgendeine Band auf Welttournee schicken, wenn die nicht gefragt sind. Anscheinend sind die gefragt. Also, das finde ich sehr erstaunlich, aber ich habe es mir selbst nie angehört, weil ich weiß nicht, ich will mir das eigentlich nicht geben. Also, wenn ich mir schon Musik anhöre, dann will ich mir bitte gute Musik anhören. Ich will. Nein, nein. Aber die Melodien, die sind gar nicht so schlecht. Also ich hatte tagelang Ohrwürmer davon. Das ist ja das Traurige. Genau davor habe ich Angst, genau davor. Na, kann es nicht sein, dass gerade deswegen, es ist irgendwie anders, es ist komisch, es wird im Internet irgendwie ein Hit auf YouTube, weil irgendwie es sieht komisch aus, komisches Musikvideo und bei Psy oder so war es da auch so, dass der mit seinem Gangnam Style total beliebt, bekannt war, und dann sind alle Leute in die Konzerte gerannt, keiner kannte die anderen Lieder von ihm, der hat sie in Koreanisch zugesungen und hat trotzdem extrem viel Geld damit eingenommen. Keine Ahnung. Also da bin ich überfragt, weil ich also mit dem japanischen und chinesischen, koreanischen Markt ab und mit der Szene absolut nicht vertraut bin. Also wir kriegen auch eigentlich nie irgendwas aus Japan. Also wenn ich so überlege, was wir bei Power of Metal alles reinkriegen, aber das ist nie irgendwas aus Asien gewesen. Na, dann müssen wir ja gar nicht so weit weggehen, weil derzeitig, ich glaube, wann war es, morgen oder heute? Wann läuft Wacken an? Morgen. Morgen. Fängt das ja bei uns an. Ich war jetzt noch nie, ich weiß jetzt nicht von euch, ihr wart auch noch nie dort, oder? Aber wir kriegen Nee. von Power of Metal die Gelegenheit, dorthin zu gehen, jährlich. Aber wir sind bis jetzt noch nicht dazu gekommen, einfach auch, weil wir eben noch minderjährig sind und nicht so die Möglichkeiten haben dafür. Also ich gehe morgen noch zur Schule. Siehst du, ich hab Ferien. Ja, okay. Okay, das ist den Lokalitäten dann geschuldet, aber hättet ihr auf jeden Fall Bock, dort mal Auf hinzugehen? jeden Fall. Also, ich würde vielleicht mit einem kleineren Festival anfangen, aber Wacken irgendwann auf jeden Fall. Der Plan war ja eigentlich, dass ich nächstes Jahr hingehe, aber das muss ich noch abklären. Eben. Also, so reinkommen tue ich schon. Die Frage ist, wie komme ich nach oben, weil es sind dann noch 800 Kilometer, die ich überbrücken muss. Und wie kriege ich das mit der Schule hin? Aber Wenn es hinhaut, dann würde ich sehr gern hin. Einfach weil es auch, das habe ich, glaube ich, gestern gesagt, das ist das Mekka der Heavy Metaler. Da muss er Na, mal ein Freund gewesen von mir, sein. der hat schon mal für Rock am Ring schulfrei gekriegt für mehrere Tage, von daher ist das anscheinend nicht so schwer. Ja gut, bei uns wird schwierig, aber ich. Also, ich würde schon mal gern hin, aber wahrscheinlich wird es nächstes Jahr doch noch nicht hinhauen, einfach wegen dem Datum. Aber es gibt ja genug Festivals, die dann mitten im August sind, wo man dann hingehen kann. Also das Summer Breeze in Dinkelsbühl ist ja ganz in der Nähe bei mir. Und da wollte ich eigentlich schon dieses Jahr hin, hab's aber nicht hingekriegt. Und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Festival, weil es eben wirklich ganz viele Bands da haben, die wirklich in dem Jahr oder im Jahr davor neue Alben rausgebracht haben, die dann eben auch von der Presse gelobt wurden. Und selbst wenn es kleinere Bands sind, die sind dann auch wirklich vertreten. Und das ist, also vom Line-up her fand ich das Festival wirklich die letzten Jahre immer relativ schön, zumindest vom Programm her, aber ich war noch nie da, leider. Aber im Grunde genommen kann man das doch ansehen als wirklich so die Königsklasse, wenn man irgendwie in Wacken spielt, dann hat man es erreicht. Und außerdem, auch wenn man in Wacken als Zuschauer ist, dann ist es doch eigentlich so der Traum aller Metalheads. So sehe ich das persönlich an. Die Band von einer Freundin, also vom Bruder von einer Freundin von mir, die haben, also die sind auch noch ganz klein, die spielen, keine Ahnung, in irgendwelchen Klitschen hier in der Umgebung. Und die sagen auch, die wollen ganz unbedingt nach Wacken. Ich weiß nicht warum. Also es ist vielleicht toll, da dann irgendwann zu spielen und vielleicht ist es das Ziel von den meisten Bands, aber warum? Ich weiß es nicht. Also ich würde es mir als Band nicht als Ziel setzen. Ja. Einfach weil, gut, du hast da einmal gespielt und jetzt, das macht dich auch nicht zu einem Weltstar, wenn du bei Wacken gespielt hast, wenn du auf der kleinsten Bühne um 11 Uhr morgens spielst, Eben. wie es den meisten im Maucher geht. Also ich glaube, so eine erfolgreiche Europa- oder Nordamerika-Tour als Support für eine ernstzunehmende Band zum Beispiel wäre viel erstrebenswerter als, naja, bei Wacken um 11 Uhr morgens zu spielen. Zumal die ja auf Wacken auch diesen Wettbewerb haben, hier dieses Wacken Metal Battle, wo eben verschiedene neue Bands gegeneinander antreten und keine Ahnung, die meisten verschwinden auch irgendwo in der Versenkung. Ist einfach so. Ja, und die gewinnen, die glauben, die dürfen dann, glaube ich, da spielen oder irgendwie so. Ja, also die von letzten Jahr, die spielen auf jeden Fall dort. Ja. Weil die habe ich ja letztens Wird auch da eigentlich gereviewt. rein Metal gespielt oder nimmt das auch große Abbrüche in andere Genre oder ist das wirklich im groben Metal Rock oder wirklich nur Metal? Also ich weiß nicht, ich habe mir jetzt nur im Fernsehen ein, zwei Shows irgendwie angesehen von ein paar Bands, aber jetzt noch nicht irgendwie so das ganze Line-up mal angeschaut. Naja, also The Boss House hat letztens gespielt und Na, das ist ja eigentlich fast Country, oder? ja, eben und die Blaskapelle eröffnet es immer und Bülent Ceylan hat dann Auftritte gehabt, also naja. Also ist es doch schon relativ locker Ja, gefasst. zumal Wacken inzwischen auch etwas mehr auf Kommerz aus ist. Schon. Da kommen teilweise auch Touristen hin und Eben. sagen sich, ja, jetzt schauen wir uns mal die ganze Szene mal an und schauen uns die ganzen verrückten Mettler an. Aber Was sich warum dann. will man 150 € dafür bezahlen, um sich das mal anzugucken? Es gibt auch Leute in Nordamerika, die kommen dann nach Deutschland, weil sie einmal 200 fahren wollen. Ist genauso sinnlos. Ich hab gerade mal gegoogelt und habe hier das ganze Line-up aufgeschrieben. Ich glaube, das sind ja irgendwie um die 140 Bands waren es, glaube ich. Das war eine ziemlich große Anzahl. Ja. Was ich ja beeindruckend finde, wie lange geht das? 3 Tage oder so? Ja. Ja, bei so einer Anzahl von Bands, da muss man ja schon mal überlegen, wie wenig Zeit man da teilweise hat als Band. Wahrscheinlich kommt man nur kurz rausspielt, keine Ahnung, Viertelstunde bis 20 Minuten und dann schon die nächste, oder? Nee, da gibt es ja mehrere Bühnen und Ja, okay, das auch noch. das Das ist. Programm, also die meisten spielen eine Dreiviertelstunde ungefähr. Und das geht ja schon um 11 oder so los und es geht ja bis 2, 3, 4 Uhr morgens. Und das ja jeden Tag. Und wenn du das mal summierst, also man kriegt es schon hin, auch mit den ganzen Bühnen. Aber es ist schon ein straffer Zeitplan auf allen Festivals. Also viel Zeit hat man als Band durchaus nicht, aber es ist jetzt nicht, nur 20 Minuten. Ich glaube, das Niedrigste ist eine halbe Stunde. Also ich werde garantiert Okay. nicht mit in der Organisation sitzen. Also was die für Stress haben müssen in den Tagen. Ich will nicht die sein, die da aufräumt. Oh ja. Ich lese gerade so einen wunderschönen Bandnamen, der da lautet Mr. Hurley und die Pulveraffen. Die spielen anscheinend auch dort. Naja, es gibt ja auch einstürzende Neubauten. Und Spielen die auch sowas. Nee, dort? keine Ahnung, aber es gibt komische Bandnamen. Oder Itcom. Keine Ahnung. Aber spielen auch solche Bands, die ich auch schon mal gehört habe, wie In Flames oder Powerwolf. Und von denen habe ich schon mal gehört, dass, wenn, wo ich sie jetzt schon gerade genannt habe, könnt ihr kurz irgendwas über die sagen, weil es interessiert mich einfach. Ich glaube, über In Flames haben wir schon im letzten Podcast Haben geredet. wir ziemlich viel drüber Aber geredet. zum Beispiel, genau, aber zum Beispiel Powerwolf. Die sind toll. Einfach nur, um das jetzt mal so rauszugreifen. Also ich war einmal auf einem Konzert von denen und das ist einfach nur Wahnsinn. Also das ist einfach nur total lustig und es macht Spaß, weil. Also Powerwolf, die machen, ich würde nicht sagen, die ziehen Religion in Dreck, aber die verpacken das schon ein bisschen lustiger. Also die nehmen es nicht ganz so ernst. Und also die machen halt religiöse Texte und ja. Und das ist eigentlich mehr oder weniger Schlager-Metal. Also die Lieder klingen alle gleich und die sind total eingängig und es ist einfach nur Party, wenn du dir das anhörst. Und wenn du auf ein Konzert von denen gehst, das ist wie als würden die eine Metal-Messe abhalten. Das ist einfach, da steht der Sänger dann da vorne auf der Bühne und wie so ein Priester und leiert da irgendein Gebet runter oder so. Aber es macht ja total lustig und es ist einfach nur total schön, so ein Konzert. Also, ich stand ganz weit hinten, habe kaum was gesehen, aber es war eins der besten Konzerte, die ich bis jetzt erlebt habe. Also besteht da sozusagen eigentlich die ganze Band in der Ironie und wird sich die ganze Zeit einfach nur ironisch präsentiert, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Schon so ein bisschen. Eine andere Band, von der ich schon gehört habe, Saltatio Mortis, ist ja eine deutsche Band, die auch wirklich deutsch singt. Finde ich auch interessant. Was haltet ihr davon und wie würdet ihr die einordnen und kategorisieren? Okay, das ist wieder eine Band für mich. Also, ja, die habe ich auch schon live gesehen auf dem Mittelalter-Festival und die sind auch toll. Also, die sind halt, wie gesagt, Mittelalter-Rock und die bringen auch dieses Jahr ein neues Album raus und die behandeln ziemlich sozialkritische Themen teilweise. Und wenn du da wirklich auf die Texte hörst, da kannst du anfangen zu weinen, weil die einfach so ehrlich sind. Und ja, und die Leute, die sind auch. Die machen auch eine ganz lustige Bühnenshow, also die machen auch Spaß, ja. Wo du jetzt zwei Bands genannt hast, dann will ich natürlich auch der Christina noch die Chance geben, auch zwei Bands zu nehmen. Welche beiden würdest du dir jetzt vorstellen? Möglichst welche, die wir im ersten Podcast noch nicht be beredet haben, groß. Falls das möglich ist. Ah, nur zwei. das ist bei mir immer so. Mir fällt nie das ein, was ich eigentlich. Ich werde ja am Ende denke ich mir, ah, das wollte ich auch noch sagen. Aber ich würde jetzt einfach mal zwei nehmen, die ich dieses Jahr live gesehen habe. Das war zum einen Wolfmoor. Das ist eine, ich würde mal sagen, Heavy-Metal-Band mit modernem Einschlag. Also es ist nicht mehr das Heavy-Metal von 1970, aber es ist eben mit, es hat eben Heavy-Metal-Strukturen und mit Clean-Gesang. Und die Band setzt sich zusammen aus den ehemaligen Azalea Dying-Mitgliedern, weil sich ja die Band aufgelöst hat, weil ihr Sänger jetzt im Knast hockt. Und die haben jetzt praktisch den Sänger von Oath Sleeper, der jetzt clean singt. Und haben letztes Jahr ein neues Album raus, also ihr erstes Album rausgebracht, das gleichnamig wie die Band ist. Und ja, die habe ich dieses Jahr live gesehen. Und ist eben eine ganz tolle Band, weil man kennt eben Azalea Dying als ja relativ harte Metalcore oder eben in die Richtung Thrash Metal Band. So kennt man die eben und Wolfmoor ist einfach etwas viel eingängigeres, etwas weicheres in dem Sinne, obwohl die zum Beispiel die Gitarrenstrukturen sehr ähnlich sind. Aber es ist einfach eine ganz melodische Version davon und ich finde es sehr klasse, weil sie eben auch mal ruhigere Songs haben, mal zur Akustikgitarre greifen. Und den Sänger finde ich auch super. Und live waren sie eben auch ein Kracher. Und die zweite ist Psylosis, die haben so eine Co-Headliner-Tour gemacht. Und Psylosis sind dann eben mit Wovenmaw getourt. Und die, das ist auch eine relativ neue Band. Die spielen so Progressive Thrash Metal. Also es ist eben relativ technisch anspruchsvoller Thrash Metal. Und die haben dieses Jahr im Januar, glaube ich, ihr neues Album rausgebracht. Das heißt Dormant Heart. Und die waren eben live auch sehr krass, weil eben ihr Gitarrist, ihr Lead-Gitarrist auch singt, beziehungsweise growlt und screamt. Und der macht es wirklich sehr gut. Also vor allem beides gleichzeitig spielen, live auch sehr genau. Also das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass eine Band so genau spielt und vor allem so gut und fast fehlerfrei. Und die Songs, die ziehen einfach gut mit. Also ziehen gut mit in dem Sinne, die ziehen den Nacken gut mit. Und ja, ist auch, also man muss, ich glaube, wenn man davor jetzt noch nie Metal gehört hat, sollte man nicht mit Psylosis anfangen. Aber Wovenmaw, das haben jetzt viele von meinen Freunden teilweise auch gehört und die meinten ja auch, das, ja, das mögen sie. Ja. Du hast jetzt ein bisschen erwähnt, weil du auch gesagt hast, Akustikgitarre und so, weil meine Frage ist jetzt, Metal, das sieht, charakterisiert man immer gerne in so eine Ecke, was komplett abgeschieden von allen anderen Genres ist, weil die Hörer gern in Schwarz und mit langen Haaren rumlaufen, eben das Klischeebild von einem üblichen Metaler, wo wir auch schon im letzten Cast drüber geredet haben. Aber was meine Frage jetzt ist, ist es für euch auch möglich, komplett, vielleicht komplett andere Genres zu hören, die euch einfach trotzdem interessieren und obwohl ihr dem Metal so verschrieben seid, wie ich, um das jetzt mal einfach so auszudrücken. Adam, darf ich dich daran erinnern, dass du mich auf zwei Bands gebracht hast, die so gar nicht Metal sind? Da, es mag ja sein, dass ich dahin überleiten möchte. Okay. Aber ja, ich kann, also, wenn es sein muss, gebe ich mir auch Charts, aber und da finde ich auch so ein, zwei Lieder, die ganz okay sind, aber ansonsten, ja, ich kann schon anderes hören, aber es muss halt nicht sein, wenn ich Metal habe. Ja, also wenn ich zum Beispiel weggehe und in eine Disco oder sowas, dann läuft halt Techno und Dubstep, irgendwelche Remixes, höre ich mir für den Abend auch an. Also, weil da geht es mir nicht darum, dass ich jetzt die Musik analysiere und die Qualität dahinter suche, sondern da geht es einfach nur darum, dass ich auf und ab hüpfe und einen schönen Abend habe. Und dafür ist die Musik letztendlich gut. Und dann denke ich mir auch, okay, 2 Stunden kann ich es mir anhören. Und danach eigentlich nicht mehr. Und danach komme ich wieder zum Metal zurück. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt sagen würde, okay, ich hau mir das jetzt auf den iPod und ich höre mir das jetzt jeden Morgen, jeden Abend vorm Schlafen gehen an. Aber ab und zu geht es auf jeden Fall. Und also ab und zu höre ich auch mal gern Klassik, aber dann halte ich es auch nicht länger als eine halbe Stunde, glaube ich, nur mit reiner Klassik. Und ansonsten war ich halt mit meinen Eltern ab und zu mal auf einem Jazzkonzert, das finde ich auch schön. Also, aber das sind dann nur einmalige Sachen und das ist dann einfach so eher eine Ausnahme für mich, aber es geht schon. Aber ohne Metal wird es so ein ganzes Leben nicht gehen. Du hast gerade Klassik angesprochen, weil das ist ja auch immer ein großes, also mir kommt es sehr groß vor im Metal, dass ganz, ganz viele Metal-Bands auch auf die Klassik mit eingreifen und einfach Lieder neu adaptieren oder auch in dem Stil spielen, große Orchester sich schnappen und dann einfach bombastische Konzerte spielen. Das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Ja, man meint ja immer, also es gibt praktisch die typischen Symphonic Metal Bands wie Epica, Nightwish und so weiter, die, bei denen man wirklich ganz klar den Klassik-Einfluss raushört, weil sie eben klassische Instrumente verwenden. Aber wirklich fast jede Metal-Band, ich würde jetzt mal Death Metal rausnehmen und Black Metal, aber gehen wir von Heavy Metal aus oder von den ganzen. Ja, oder eben auch von Hard Rock. Das stammt ja letztendlich alles von der Klassik ab und man hört es vielleicht nicht sofort raus, aber jeder Gitarrist, der hat nicht mit Metal angefangen. Also jeder Gitarrist, der jetzt Metal spielt, der hat am Anfang eben mit Klassik angefangen. Das ist einfach so. Und das spielt man dann eben nur auf anderen Instrumenten und dann klingt es nicht mehr wie die Klassik, die man eigentlich kennt. Aber das ist die Basis für alles. Ja, was ja auch ab und zu gemacht wird, was ich schon gehört habe, ist, dass einfach irgendwelche Soundtracks adaptiert werden, was ich auch ziemlich cool fand. Ich kenne jetzt nur einzeln ausgewählte, aber gibt es vielleicht irgendwelche Bands, die sich wirklich verschrieben haben, größere Soundtracks, also viel Soundtracks zu vertonen oder auch zum Beispiel, dass sich irgendwelche Filme oder Spiele dafür entschieden haben, sehr viel Metal in ihren Soundtracks zu nutzen? Ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber das würde mich interessieren, falls ihr dazu was sagen könnt. Mir würde da jetzt nichts einfallen. Das Einzige, was mir einfällt, ist Karma Flow. Das ist, Stimmt, ja. ja. Soff? Das ist eben ein Rock-Opera-Spiel. Und ja, das basiert eben auf Metal. Und die haben extra Songs dafür geschrieben, das mit einem Orchester aufgenommen und mit bekannten Metal-Sängern und allem. Und ja, der Soundtrack, der ist eben auch total toll. Und das wäre halt so ziemlich das Einzige, aber. Ich habe vorhin noch ein paar Themenideen von euch gekriegt. Da steht ein Stichpunkt drauf: Streaming. Was würdet ihr gern dazu sagen? Okay, also Streaming ist ja so der neueste Schrei in der Musikbranche, weil man eben Musik nicht mehr runterladen kann, sondern eben mit Internetverbindung einfach anhören kann, so oft man will. Was daran problematisch ist, ist, dass der Künstler dabei eigentlich leer ausgeht. Also bei einem Download, da wird ja der Künstler noch einen Anteil kriegen. Und beim Streaming, zumindest bei Spotify, läuft es ja so, dass es gibt ja bei Spotify Abos, die man eben bezahlt. Und dann gibt es noch praktisch das Kostenlose, was man eben auch verwenden kann. Und beim Abo, das sind ja dann die 10 € im Monat, die man zahlt. Die werden praktisch von allen Nutzern in einen großen Topf geschmissen in dem Sinne. Und dann wird eben geguckt, welcher Künstler am meisten angehört wurde, also wirklich weltweit von allen Nutzern. Gehen wir davon aus, dass es ein Mainstream-Künstler wie zum Beispiel Madonna. Dann wird die den größten Anteil kriegen, weil ihr Anteil am Ganzen am größten ist. Und obwohl zum Beispiel ein richtig treuer Metal-Fan seine Lieblingsband einen ganzen Monat lang gehört hat, und zwar nur eine Band, würden von den 10 € nicht mal ein Cent eigentlich an den Künstler gehen, obwohl der eine einen ganzen Monat lang nur die eine Band gehört hat. Nur so als theoretisches Beispiel. Und das ist eigentlich das, ja, das Problematische an dem ganzen Streaming, was man eigentlich immer vergisst, wenn man zum Beispiel auf Spotify ist und sich einfach Lieder anhört. Und genau, das auch nochmal im Zusammenhang damit, dass ja die Downloadzahlen auch zurückgehen mittlerweile, weil Downloads ja eigentlich nur so die CD-Ära und die Streaming-Ära überbrückt haben. Und ja, das macht dann praktisch das alles den Künstlern auch schwieriger, überhaupt irgendwie ja, Geld für ihre Arbeit zu beziehen. Genau. Wo du es jetzt gerade ansprichst mit dem Geld verdienen, ist denn eine Metalband besitzen sozusagen ein lukratives Geschäft? Kann man da, auch wenn man, sag ich mal, nicht zu den Top 10 der Metalbands gehört, gut Geld verdienen? Oder ist es dann wirklich so das Spielen um Brot und Wasser und Kost und Logis, damit man irgendwie durchkommt? Also, ist immer schwierig zu sagen, aber ich würde mal behaupten, dass mindestens 90% der Metalbands, die es da draußen gibt, nicht von ihrer Musik leben können. Wenn nicht 95%, einfach weil es so viele sind und weil man eben auch nur ganz wenige kennt, die überhaupt, von denen man jetzt weiß, okay, die können von ihrer Musik leben, weil ihre CDs so oft verkauft werden oder weil sie eben riesige Touren spielen und in riesigen Hallen, die dann auch wirklich was dran verdienen, wenn sie Touren gehen. Aber bei der großen Mehrheit ist es einfach so, dass Touren eigentlich ja am Ende mit so, also die kommen nicht mit viel Geld nach Hause, einfach weil alles auf der Strecke liegen bleibt, in dem Sinne. Und von einer CD, die man zum Beispiel im Laden kauft, die 16 € kostet, da kriegt der Künstler 70 Cent davon. Also vom Anteil her gesehen. Natürlich kommt es auch drauf an, was das Label genau für Bestimmungen hat. Aber vom CD-Verkauf kann eine Band nicht leben. Und das Wichtigste eigentlich, so als Metalband heutzutage, ist, dass man verschiedene Einnahmequellen hat. Man darf sich eigentlich nicht mehr darauf stützen, dass die CDs oft genug verkauft werden, weil davon macht man nicht genug, dass man im Monat durchkommt. Vor allem, wenn man eine Familie hat. Also da muss man eben gucken, dass man vielleicht Unterrichtsstunden gibt, weil die Leute wirklich drauf fliegen. Also wenn da jetzt zum Beispiel ein bekannter und guter Gitarrist sagt, okay, ich gebe jetzt Unterrichtsstunden auf Tour, dann ist er sofort ausgebucht und das ist letztendlich auch gut für ihn. Merchandise wird verkauft und wenn man wirklich treue Fans hat, dann wird es wirklich verstärkt gekauft und dadurch macht man auch mehr Geld als zum Beispiel durch CDs. Und dann ist es immer so die Sache mit den Labels. Ich meine, einerseits würden sie ein Jahr unterstützen, also als Band, die bezahlen ein Jahr Studio und Vertrieb. Aber andererseits wird man wahrscheinlich von den CD-Verkäufen eher besser leben können, wenn man eigentlich ohne Label unterwegs ist und die CD eben ganz billig verkauft, zum Beispiel auf Bandcamp, weil man da eben den ganzen Anteil kriegt. Dass wirklich 100% davon kommt zur Band zurück. Also, wie gesagt, nur von einer Einnahmequelle wird man nicht genug Geld beziehen können, aber von verschiedenen funktioniert es. Und da gibt es auch viele Strategien, um bekannt zu werden. Und das haut schon hin, das geht. Aber das wird nicht sofort gehen, da braucht man sicher Zeit und vor allem auch Kontakte mit der Presse und mit wichtigen Leuten in dem Sinne. Und es ist auch nie schlecht, jemanden zu kennen, der CDs presst. Der dann einen Rabatt machen kann. Also, das ist nie schlecht. Also, Kontakte sind auch sehr wichtig. Ja, jetzt ist mir schon wieder gerade ein Thema entfallen, was ich noch fragen wollte, aber da leite ich einfach ganz gekonnt über zu einem ganz anderen Thema, nämlich, was mich auch interessieren würde, sind Musikvideos, gerade beim Metal, weil die kosten ja dann auch selbstverständlich viel Geld, aber sind wahrscheinlich auch was ganz Spezielles, weil sich ja versucht, so jeder Musikstil irgendwie zu repräsentieren und von daher fände ich es interessant, wenn wir jetzt nochmal darüber reden. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Naja, du, zum Beispiel, ich habe ja, ich glaube, von Him war es ein Musikvideo gesehen, wobei Him offiziell ja anscheinend als Metal gilt, obwohl das Musikvideo mir irgendwie sehr krude rüberkam und ein wenig gewöhnungsbedürftig, was ich jetzt keinesfalls in den Metal Ja, einordnen man muss würde. kurze Frage, Kurze welches Frage, Video war das? Right here in my arms. Man muss dazu sagen, das Video, was du gesehen hast, da war Wille stockbesoffen. Also er ist er, immer stockbesoffen, Soff. aber in dem Video hast du es gesehen. Es war so schlimm. Okay, wir sind zurück aus einer kleinen Pause und reden jetzt weiter über Wille und wie betrunken der ist. Anscheinend, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich nehme an, Wille ist der Sänger von Him. Ja. Nee, also was du da gesehen hast, ist halt, ja, also es ist nicht das typische Metal-Video, aber es gibt auch nicht das typische Metal-Video in dem Sinne. Also typisch wird es wahrscheinlich die meisten so bezeichnen, also so sehen, dass es da so eine Horde an schwarz gekleideten, schwarz geschminkten Menschen steht, die harten Metal spielen und böse in die Kamera gucken. Aber was ich ganz süß fand, da gibt es eine Band, die heißt The Agonist und die haben jetzt eine neue Sängerin. Und die haben jetzt bis jetzt immer so ganz ernste Videos rausgebracht. Und diesmal wollten sie wirklich ein ganz lächerliches Video drehen, bei dem sie einfach mal praktisch im Video so ein Studio aufnehmen, in dem sie praktisch in bestimmte Rollen reingesetzt werden. Zum Beispiel das Mädel überstark geschminkt und dann die Jungs halt so gecoacht, wie sie irgendwie so ausschauen sollen bei einem Video. Und die haben dann genug davon, schmeißen alles weg, gehen in einen Keller und spielen ihre Musik. Und das ist eigentlich so schön und lächerlich gemacht am Anfang. Und dann sieht man halt, ja, da ist halt nur die Fassade und am Anfang und dann brechen sie da aus und spielen ihre Musik einfach, wie sie wollen und Headbang und drauf los und machen, was sie wollen. Und das hat dann eben auch der Gitarrist also im Interview mit mir halt dann gesagt, weil ich habe den interviewt. Der meinte, die hatten einfach keine Lust mehr auf diese ganzen ernsten Videos, weil davon machen sie genug. Die wollten einfach mal Spaß haben und sich über sich selbst lachen. Und das fand ich eigentlich schön und erfrischend. Also Aber wo gibt es du. sozusagen wirklich sehr viel Selbstironie im Metal und auch in den Videos? Also bei manchen Bands durchaus. Es gibt natürlich die Bands, die ständig die ernsten Videos haben, wo halt so Feuer und Flammen sind und Regen runter und ganz theatralisch und noch mit Schauspielern dazu. Rammstein. Ja, oder zum Beispiel die Stealth, also da sieht man eigentlich nur so die Leute da spielen mit ihren. Da gibt es halt noch so Feuerkanonen im Studio und dann ist da Feuer um sie rum und das ist schon schön und gut gemacht. Oder halt, also ich habe von SLA Dying zum Beispiel nie irgendein fröhliches Video gesehen. Die haben auch eben eher ernstere Sachen. Es gibt schon Bands, die sich da nicht ganz so ernst nehmen. Und wenn wir jetzt gerade von Musikvideos sprechen, dann muss ich auch gerade irgendwie dran denken, wie Metal in irgendwelche Werbespots eingebracht wird. Also da muss ich persönlich jetzt gerade an so einen finnischen Werbespot denken für Hustenbonbons, wo dann einfach so eine Black Metal Band ist und die stehen irgendwo in der finnischen Natur und der Sänger hat so ein Kratzen im Hals. Und dann nimmt er die Hustenbonbons und auf einmal kommt so ein ganz hohes Quietschestimmchen raus. Das ist so lustig. Du sprichst jetzt gerade an Finnland, Skandinavien und ganz besonders Finnland ist ja auch so ein ganz oft genanntes Thema im Bezug zu Metal und könnt ihr mir erklären, weshalb gerade dieses Land und dieses also und Skandinavien so bedeutend und so wichtig für das Genre ist? Also ich glaube, dass die Mentalität der Menschen da durchaus was zur Musik, also für die Musik was bringt, weil eben Finnland, wenn es da so lang dunkel ist, dann wird man halt ein bisschen melancholisch. Und das merkt man durchaus auch an der Musik und wie die Leute da auch ticken. Also ich glaube, ich war zwar noch nicht da, aber eine Freundin von mir war in Finnland. Sie meinte, ja, da sind einfach so viele Leute, die da Metal hören. Das siehst du ganz genau, wenn sie über die Straße laufen. Das ist halt die Musik, die da läuft. Fertig. Da habe ich auch in Finnland so einen Typen gesehen mit seinem kleinen Kind. Ja, das Kind ganz in Rosa lief 3 Meter vor ihm her und er hatte totale Mettler und hat sie die ganze Zeit im Auge behalten. Und es war so süß, aber du hast ja gesehen, Mettler, durch und durch. Ja, sieht man halt auch mal so die Black Metaler auf der Straße und so. Also da ist die Szene auch anders als bei uns. Und ja, da kommen halt einfach großartige Bands her. Und nicht immer, also ich würde sowieso sagen, dass Schweden da der Vorreiter ist, also noch vor Finnland. Also Schweden ist da so eh mein Liebling, was so Metal angeht. Aber aus Finnland kommt zum Beispiel Insomnium, die ich sehr gern mag. Und ja, Nightwish mochte ich ja früher sehr, sehr gern, jetzt mittlerweile so. Und Him sind ja so immer toll. Die kommen auch aus Finnland. Aber es gibt eigentlich in jedem Land tollen Metal. In Skandinavien hat eben vieles angefangen. Also es gibt eben auch, man hört auch ganz genau einen Unterschied zwischen schwedischem Melodic Death Metal und finnischem Melodic Death Metal. So krass es auch klingt, man hört einen Unterschied. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz, mehr oder minder ganz kurz, die verschiedenen Bezeichnungen erklären? Weil ich höre ja immer dieses zum Beispiel hier Melodic Death Metal oder sowas. Nur wenn es dann drüber hinausgeht, über Black Metal, über Speed Metal, wenn dann noch irgendwelche anderen Adjektive dazukommen, dann gerate ich sehr ins Schwimmen und kann mir absolut nichts darunter vorstellen. Könnt ihr da irgendwie ein wenig versuchen zu erklären oder ist es selbst für euch schwer, dass man einfach irgendwelche Adjektive davor hängt, um es irgendwie zu beschreiben? Okay, also Melodic Death Metal ist einfach die melodische Variante von Death Metal. Aber da gibt es eben Unterschiede. Also es gibt Leute, die spielen da einfach über den Death Metal Melodie drüber. Und dann gibt es eben die Göteborger Schule, die dann noch charakteristische Riffs hat. Da gab es eben Bands, die halt so einen bestimmten Stil hatten. Die kamen aus Göteborg und hat man gesagt, okay, das ist Göteborger Schule. Und das ist auch eine Art von Melodic Death Metal. Aber dann gibt es zum Beispiel auch. Das geht dann in die progressive Richtung, da wird man Progressive davor setzen und das ist dann eben eine technisch anspruchsvollere Version von Metal mit verschiedenen Tempowechseln, mit anspruchsvolleren Riffs und allgemein relativ anspruchsvolle Musik. Also da muss man sich auch reinhören, mag auch nicht jeder. Ja, was gibt es noch für Bezeichnungen? Symphonic ist, glaube ich, klar, ist halt Klassik. Symphonic Death Metal ist einfach Death Metal mit Klassik. Was gibt's noch? Soft? Sollen wir jetzt alles durchgehen oder nur die Sachen, die wir erwähnt haben? Ja, nur so ein paar charakteristische Sachen, die man halt noch davor hängt, weil, wie du ja vorhin gesagt hast, da hängt man irgendwelche sechs Wörter aneinander und die charakterisieren dann irgendein Genre. Und irgendwie kann man sich dann kaum was darunter vorstellen, aber anscheinend hat ja jedes Adjektiv wirklich eine, also hat wirklich Ausdruck von einem charakteristischen Merkmal der Musik. Von daher steht das ja anscheinend für alles, für irgendwas. Ja, also Symphonic steht halt für Klassik, Melodic steht einfach für Melodie in dem Sinne. Dann gibt's bei Black Metal ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, da fange ich auch gar nicht damit an. Es gibt halt noch Folk Metal, was ja mit Folklore zu tun hat, mit traditioneller Musik, Flöten, und da kommt es eben auch drauf an, woher die Band kommt. Also zum Beispiel eine Folk Black, also na, was kommt, kein Black Metal. Eine Folk Metal Band zum Beispiel aus Rumänien, wo ich herkomme, die klingt anders als eine Folk Metal Band aus Deutschland. Was gibt's noch? Es gibt Dark Metal, das ist dann eben, das geht in die dunkle Richtung, in die melancholische Richtung. Progressive habe ich ja erklärt, ist technisch anspruchsvoll. Avantgarde gibt es noch. Das ist eine, ich würde es bezeichnen, eine Mischung aus Progressive und Black Metal, lustigerweise. Weil es hat Black Metal Einschlag, ist aber technisch anspruchsvoll. Ist nochmal ein ganz eigenes Genre für sich. Gibt es eigentlich Metal-Bands oder gibt es eine Metal-Band, die komplett ohne Instrumente, also wirklich sehr nur digital Musik macht oder ja, so? Oder eine, die komplett ohne Gesang auskommt und nur Akustikstücke macht? Also Komplett ohne Gesang? ohne Gesang auf jeden Fall, aber sobald du anfängst, ohne Instrumente irgendwas zu machen, oder sag ich mal, das Schlagzeug vom Computer einspielen lässt, mehr oder weniger, da gibt es sofort Protest und da wollen die Leute das gleich gar nicht mehr hören. Ich würde es auch nicht als Metal bezeichnen, wenn es jetzt nicht selbst gespielt ist. Aber was Bands machen, ist, dass sie zum Beispiel Interludes oder so Intros oder Outros komponieren, die eben nur vom Computer gespielt werden. Das geht, weil es eben nur so ein Teil ist, aber es ist kein ganzes Album, das nur elektronisch gespielt wird. Aber ohne Gesang gibt es auf jeden Fall viel. Also da gibt es meistens Solo-Projekte von irgendwelchen Gitarristen. Animals as Leaders gibt es da, ist ganz instrumental. Dann gibt es Sunset in the 12th House. Die kommen aus Rumänien. Und die sollen ganz super sein, meinte jemand zu mir letztens. Und die spielen eben auch nur instrumental. Und dann gibt's noch. So, was gibt's da noch? Ich höre nicht Instrumentales, da bin ich überfragt. Ja, da gibt's ja noch The Francesco Attusato Project, aber das ist nicht so bekannt. Ist auch instrumental. Ja. Ja, um jetzt wieder einen großen Bogen zu schlagen bei eurem Power of Metal. Ist es da eigentlich, dass ihr nur wirklich kleinere Bands reviewt und interviewt? Also reviewt, weil logischerweise wahrscheinlich auch große Bands, weil da geht es ja nur um das Album. Aber besonders Interviews, gibt es da auch irgendwelche sehr großen Bands, mit denen ihr irgendwie zu tun habt und Kontakt habt? Oder ist es eher so die kleineren? Christina hat letztens Soilwork interviewt, also auf jeden Fall kommt man da an größere Sachen ran, aber da muss man halt Glück haben, weil das ist dann meistens so wirklich in einer halben Stunde getaktet, dann kommt schon der nächste dran und dann, ja. Eine halbe Stunde ist schon gut. Also ich habe schon von Fällen gehört, da hatte der Interview nur eine Viertelstunde Zeit und das ist bitter. Also Okay. eine halbe Stunde ist wirklich mehr als ausreichend. Das längste Interview, was ich jemals geführt habe, war eine halbe Stunde und das auch nur, weil der Kerl eigentlich nicht ordentlich Englisch spricht. Also ja, aber die dann halt wirklich die Fragen beantworten und wo man nicht so viel drumherum redet, da kommt man mit 20 Minuten gut rum. Aber das Problem ist bei den ganzen großen Bands, man hat schon die Möglichkeit, sie zu interviewen, aber es ist meistens alles schnell weg. Also wir hatten letztens eben das Angebot von Nuclear Blast für Soilwork, dass da Interviews gab. Und es gab eben also es gab 1,5 Stunden Zeit für den Sänger von Soilwork. Das waren drei Interviewer. Ich habe den letzten Platz noch gekriegt, ja. Und 3 Tage später kam dann nochmal praktisch die Anfrage, dass dann noch mehr Interviews verfügbar sind, weil die Nachfrage so groß war. Also das ist einfach ganz schnell weg. Ich hatte da echt noch Glück, dass ich 3 Stunden später da dem schon geschrieben habe, dass ich da jetzt ein Interview haben will. und habe dann noch den letzten Platz gekriegt. Also da springen die Leute durchaus drauf und ja, aber es ist schon machbar. Also man muss eben auch mit den großen Labels dann in Kontakt sein und wenn die einen auf der Kontaktliste haben, dann kommt man schon ran, aber man kommt nicht einfach so ran, wenn man denen schreibt, das habe ich auch probiert, aber wenn man denen einfach schreibt und anfragt, dann kriegt man eigentlich kein Interview. Also es muss Macht dann, ihr dann, muss von ihnen halt kommen, ja. macht ihr damit eigentlich auch groß einen, sag ich mal, Unterschied? Oder merken die Bands auch und danken euch dann dafür, dass ihr sie irgendwie unterstützt und stärkt? Oder ist das so, geht das so einfach weg und wird nicht groß thematisiert? Oder wird dann wirklich, kriegt ihr noch Danke hinterher gesagt dafür, dass ihr über sie redet und dass ihr sie publik macht? Also die kleinen Bands auf jeden Fall, die sind immer sehr dankbar. Vor allem die, die dann nicht wirklich Geld mit ihrer Musik machen, wenn man die erwähnt, wenn man sagt, ja, ich finde die super, dann die sind, also vor allem über Social Media, die bedanken sich sehr groß und würden auch alles machen, dass die Presse sie erwähnt. Also die sind da schon sehr super und da fühlt man sich auch wirklich gut, weil man weiß, die Arbeit wird wertgeschätzt, die man da reinsteckt. Bei den großen Bands ist das immer so, entweder die übersehen halt das Interview, das man denen auf die Seite gepostet hat, aber wenn man wirklich mit denen redet, also zum Beispiel bei Soilwork, bei dem Sänger, bei Speed, der hat ja wirklich hinterher auch Danke gesagt. Also der hat wirklich gesagt, so ja, danke fürs Interview und so, weil das gehört sich einfach so. Also das, also zumindest ein Danke ist da und ein kleines Like auf der Facebook-Seite, das ist auch mal drin. Vor allem, weil Metalheads meistens doch nette Menschen sind. Ist es also noch so, dass ihr um, sag ich mal, um Leser, um es jetzt böse zu auszudrücken, um Leser ein wenig kämpfen müsst, oder habt ihr schon ein großes Publikum, was euch gern liest und was gern seine Meinung bei euch einholt? Ja, wir haben Also ich weiß nicht, schon. Ja. na, ich weiß nicht, ob ihr da so besondere Einsicht drin habt, aber ihr müsstet ja Doch, relativ wissen, wie erfolgreich ihr da seid. ja, ich hab Einsicht auf die Statistiken, also okay, ja, schon, wir haben durchaus einen Leserkreis von, ja, wie viel, wir haben, glaube ich, ungefähr 1000 Leser am Tag und klar, viele kommen drauf, weil man gerade ein Review neu gepostet hat und dann sucht man eben bei Google nach einem Review und dann kommt eben unsere Seite und dann liest man das halt. Aber ich glaube, feste Leser haben wir auch, weil zum Beispiel an Tagen, an denen wir nichts Neues posten, haben wir trotzdem Klicks in dem Sinne. Also sind schon feste Leser da, aber man sucht natürlich auch immer neue Leser und man will natürlich auch, dass immer mehr Leute die Reviews lesen und das passiert dann, wenn die Bands zum Beispiel die Reviews teilen auf ihrer Facebook-Seite. Oder die Labels es teilen und ja, Kontakt ist da immer relativ wichtig. Also ich schicke dann auch immer von den sehr gelungenen Reviews, also die dann auch wirklich gut geschrieben sind, da schicke ich auch dem Label immer einen Link, dass die wissen, hier, wir haben ein Review und vielleicht machen die ein bisschen Werbung dafür. Also Werbung ist da ganz wichtig. Also wir haben schon unseren Leserkreis, aber der soll natürlich immer größer werden. Ich finde es auch immer schön, wenn man ein Review halt neu hochlädt und den Bands nicht davon Bescheid sagt und die stoßen halt selbst drauf und teilen das auf ihre Facebook-Seite und das finde ich immer so schön und wenn die sich dann auch bedanken und ach, da fühlt man sich immer gleich bestärkt. Oder wo die einem dann eine Freundschaftsanfrage auf Facebook schicken, das ist dann Ja, immer eben. lustig. Ja, meine Freundesliste. Musiker. Oh ja. Ja. Kommt auch Feedback, wenn ihr mal so ein Album richtig abwatscht? Also wenn ihr wirklich einfach mal sagen müsst, dieses Album ist irgendwie Kacke, also gibt's das erstens nicht, oder kommt dann, gibt's dann, wenn ihr das machen müsst, auch wirklich Rücksprachen, dass dann die sagen, okay, ja, konstruktive Kritik, machen wir beim nächsten Mal besser, oder wird das dann einfach so unter ferner Liefen fallen gelassen? Also ich musste persönlich noch kein Album richtig niedermachen. Also ich war von einem, war ich richtig enttäuscht. Aber das habe ich trotzdem, da habe ich noch das Beste mit rausgeholt und habe versucht, das irgendwie gut zu umschreiben. Aber ich meine, dann ist dann auch nichts gekommen von denen. Also dann habe ich auch nicht sonderlich das Bedürfnis, das denen irgendwie mitzuteilen, dass ich da ein Review geschrieben habe. Also Welches Album war das? das war irgendwas, was Ken mir mal gegeben hat, was nicht auf der Liste war. Das, wo er Ah, dich auch okay. gefragt hat. Ich weiß gar nicht mehr, Ja, wie die das heißen. Ding. Ich war, ja, ich kann mich erinnern, ich kann mich an das Musikvideo erinnern. Das war irgendeine Band aus Italien, ja. Ja. Also ich hatte schon ein paar Reviews, wo ich mir dachte, wow, da warst du jetzt fies. Aber dann habe ich den Bands halt nicht dazu geschrieben, weil ich mir dachte, komm, weißt du, die haben sich doch ein bisschen Mühe gegeben. Und wenn jetzt die Band selber dich nicht anschreibt und fragt, ob du ein Review schreibst, sondern du das halt einfach über mehrere E-Mails und mehrere Anfragen halt geschrieben hast und du am Ende dann das denen einfach schickst, ich weiß nicht, ich finde es dann irgendwie ein bisschen so, ich will jetzt niemandem den Tag vermiesen damit. Aber ich kenne schon Fälle, zum Beispiel von Rob, der war früher bei Power of Metal und mit dem bin ich halt noch immer in Kontakt. Der meinte, ihn schreiben ja Bands ja wegen seiner eigenen Website schon regelmäßig an und sagen dann, okay, wir hätten gerne ein Review. Und dann sagt er, ja klar, mache ich. Und wenn das Album scheiße ist, dann schreibt er das auch. Also nicht von wegen, das Album ist scheiße, aber er schreibt halt schon hin, warum es ihm nicht gefällt. Und dann schickt er eben das Review der Band nach dem Motto, ja, ihr wolltet ja ein Review. Und es gab schon Fälle bei ihm, wo es dann hieß, ja, nee, löscht das Review von der Seite, weil wir wollen das nicht. Also wirklich so krass ging's, aber es gab auch Bands, die dann gesagt haben, ja, konstruktive Kritik finde ich super. Aber da gab es auch wieder die Fanbase von Bands, die dann das so ein negatives Review gefunden haben und dann irgendwie geteilt haben und dann wirklich den Review so richtig runtergemacht haben, nach dem Motto, der hat keine Ahnung von was er da redet und der hat keine Ahnung von guter Musik. Und das ist natürlich gute Werbung für die Seite, weil sich jeder diese Seite anschauen wird und etwas durchlesen wird. Aber ich selber habe es eigentlich noch nie erlebt, dass mich jetzt eine Band irgendwie jetzt drauf angesprochen hätte, ja hier, das Review ist negativ, aber das finden wir trotzdem gut. Oder nee, scheiße, nimm's weg. Also noch nicht, aber vielleicht war ich noch nicht fies genug. Jetzt, wie schon gesagt, nach dem letzten Podcast wurde dann ganz viel gesagt, ja, ihr habt so viel vergessen oder ich habe so viel vergessen, von euch beiden jetzt zu sprechen. Gibt's jetzt was, was ihr auf jeden Fall jetzt noch bereden möchtet? Weil dann habt jetzt einfach die Zeit und redet. Ich will jetzt nicht beenden, aber wenn ihr Listen habt und noch Ideen habt, über was ihr unbedingt noch reden möchtet, dann tut's jetzt, weil dritter Teil wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Deswegen. Habt ihr jetzt noch Ideen und was ihr auf keinen Fall vergessen wollt, weil im Nachhinein ist dann blöd. Das ist mir nach dem letzten Podcast alles eingefallen, aber jetzt. Hast du es dir denn wenigstens aufgeschrieben? Nein. Frauen im Metal, jetzt habe ich's. Ich weiß, dass ihr im letzten Podcast ja ein bisschen was dazu gesagt habt, also dass Soph meinte, ja, die sind halt alle so hübsch und so. Und da ist mir auch gleich dazu eingefallen, dass diese Frauen, die dann so als Frontfrauen in einer Metalband sind, eigentlich so voll die. Ja, da voll die falschen Ideale von Frauen im Metal eigentlich so sind. Also man kennt ja immer so diese ganzen falschen Ideale aus Werbung und von Models und so. Ich finde fast, dass diese ganzen Sängerinnen im Metal schon die Messlatte für uns Mädels im Metal eigentlich ziemlich hochsetzen, weil es eigentlich unmöglich ist. Also das wollte ich auch mal ausgesprochen haben, dass ich finde es halt interessant, weil die sind alle so hübsch und ich glaube auch, dass bei vielen Bands der Grund ist, warum sie so bekannt sind. Also bei Epica kann ich es mir vorstellen, weil warum, ja gut, sie sind gut, aber wenn da Simone Simons nicht da vorne stehen wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so bekannt werden, wie sie jetzt sind. Zumal die ja am Anfang nicht so gut waren und da war Simone einfach nur hübsch und dann sind die irgendwie. Ja, die war hübsch und die hatte immer so hübsche Ausschnitte, ne? Und immer so hübsche Sachen dann auf der Bühne und gut waren die nicht damals. Also muss man auch mal sagen. Ja, also. Die sind halt oft überdurchschnittlich hübsch und dann werden sie eben so, dann werden die Bands eben auch bekannt. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, also als Frau hat man es dann wirklich in einer Metal-Band, wenn man selber singt, schon sehr schwer, weil dann immer diese ganzen Vorwürfe kommen, ja, du bist entweder zu dick oder du bist nicht gut genug, obwohl eine Frau zum Beispiel wirklich gut singt, aber die wird wirklich richtig zerrissen wegen Kleinigkeiten, von wegen, du hast einen einzigen Ton nicht getroffen im ganzen Lied. Aber bei einem Mann wird das zum Beispiel nicht gemacht. Also da sehe ich wieder so diese Geschlechterrollen auch. Die gibt es in Metal auch. Und ja, es gibt ja immer mehr Frauen im Metal. Und ich finde, eigentlich sollte man das alles mal fallen lassen, weil das sind auch nur Menschen. Und warum eine Frau fertig machen, wenn ein Mann nicht fertig gemacht wird? Da könnte man genauso beim Mann sagen, hier, der hat sich seit 3 Tagen nicht geduscht. Und hier, der hat da irgendwie, der ist betrunken auf die Bühne gegangen. Das geht auch nicht. Also ich persönlich muss sagen, ich finde Frauen im Metal als Sängerin gerade einen schönen Kontrast, weil gerade von der Stimme her finde ich irgendwie klingt das anders und bietet, wie schon gesagt, so einen hellen Kontrast zwischen dem vielleicht eher düsteren Klang von der Musik. Ja, wobei Ja. es eben auch Frauen gibt, die growlen, wie ich auch schon im letzten Podcast angesprochen habe. Da ist der Kontrast dann nicht mehr ganz so groß. Selbstverständlich, aber Männer gibt es halt nicht so wie Frauen im Verhältnis, die so hoch singen. Gibt es zwar auch, aber im Durchschnitt nicht so. Also, wenn man sich anschaut, wie wenig Frauen eigentlich im Metal sind, so die ganze Masse an Männern, die paar Frauen, und dann nimm aus der ganzen Masse von Männern die ganzen Power-Metal-Sänger raus, die in ihrem ganzen Falsetto-Gesang stecken, dann kommt man ungefähr auf die gleiche Menge. Also doch, gibt schon genug. Schon. Es gibt, was ich immer schön finde, sind die Frauen, die eben beides können. Also zum Beispiel die Sängerin von The Agonist, die Vicky, die kann ja beides, also die growlt und screamt. Und die singt aber auch sehr schön clean. Also das ist halt immer Wahnsinn, was die da eigentlich alles hinkriegt, vor allem weil sie noch so jung ist und eigentlich auch relativ wenig Banderfahrung hat. Hat auch, glaube ich, ihr erstes richtiges Album überhaupt rausgebracht dieses Jahr. Finde ich immer schön zu hören, dass jemand so abwechslungsreich singen kann und sich da so in eine Band einbringen kann, wie sie. Übrigens habe ich mir das Album letztens gekauft und ich höre das wirklich hoch und runter. Also, Ja, das ist super, gell? das ist echt so, weil ich bin ja bei The Agonist nicht reingekommen, damals als Alyssa noch dabei war, aber mit ihr ist es einfach, ich finde es toll. Also inzwischen mag ich Alyssa auch, aber. Ja, das Problem bei The Agonist mit Alyssa war einfach, das ist übrigens die Sängerin von Arch Enemy gerade, war einfach, dass die nicht kommuniziert haben. Also das hat mir auch der Gitarrist erzählt. Der meinte, ja, als die da war, war es so, ich habe den Song geschrieben, sie hat den Gesang und die Texte geschrieben, da haben wir halt den Song zusammengeführt und das war der Song, aber da hat man schon gemerkt, jeder wollte nach vorne mit seinem Instrument und das hat den Song letztendlich kaputt gemacht, die Alben auch. Und das lag nicht daran, dass sie es nicht konnten, es lag daran, dass sie nicht kommuniziert haben, wie sie den Song am besten schreiben und dann auch Prioritäten setzen, was kommt jetzt in den Vordergrund. Da wollte jeder nach vorne und das war nicht der Fehler. Und jetzt beim neuen Album wurde, wie gesagt, alles anders gemacht. Und da sieht man auch, was dabei rauskommen kann, wenn talentierte Musiker wirklich ein gutes Umfeld haben und gut miteinander kommunizieren. Das ist übrigens auch sehr wichtig für jeden Künstler, der hier so in der Metal-Szene aufstreben will. Kommunikation unter den Bandmitgliedern und nicht egoistisch sein. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, weil ich fand das ziemlich beeindruckend. Den Soundtrack für Black Ops 2, für, nee, für Black Ops, den Zombie-Modus, das ist auch durchweg ziemlich hartes Metal. Und aber eben fast eigentlich durchweg von einer Frau gesungen, die auch von sehr hohen Passagen über Growlen und Tiefsingen alles macht, und habe mich dann mal interessiert, wie diese Frau heißt, weil ich es halt ziemlich cool fand. Singen heißt sie nämlich Elena Siegmann, und das Überraschende ist, wenn man auf Spotify nach dieser Frau sucht, findet man nur ganz, ganz nicht prüde, aber sehr, sehr, sehr leichte, sehr lockere, jazzige Musik, was ich sehr beeindruckend fand, weil die eben einfach sowas von komplett außerhalb ihres Genres so extrem, also mich extrem begeistert hat, obwohl die eben ganz andere Musik macht, was mich sehr beeindruckt hat. Also Leute, wenn euch der Call of Duty Soundtrack gefallen hat im Zombie-Modus, ja, von der gibt's nicht so viel mehr in dem gleichen Genre, weil die sonst was ganz anderes singt. Aber fand ich beeindruckend. Ich glaube, es gab auch zur Premiere von der Staffel 5 von Game of Thrones ein Game of Thrones Mixtape von allen möglichen Metal-Bands, die dann so Songs dazu geschrieben haben. Und Killswitch Engage, übrigens auch eine meiner Lieblingsbands, die haben da auch einen Song dazu beigetragen und das fand ich da auch eine ganz coole Aktion. Also, dass da auch mal Metal reinkommt, vor allem weil es gut zusammenpasst mit der Serie, finde ich. So, jetzt nochmal, zweite Möglichkeit, noch irgendwas, was ihr nicht vergessen wollt? Ich sehe Christina denken und überlegen. Ich wette, nachher ärgere ich mich. Ich gucke jetzt gerade die ganze CD-Sammlung an und frage mich, ob ich noch irgendwas dazu sagen will. Na, zu allergrößten Not nimmst du es im Nachhinein nochmal auf und ich schneide dich einfach ins Ende rein. Aber Ja. ansonsten würde ich das jetzt langsam beenden, weil wenn nichts mehr kommt, dann ist es super und ist okay. Ich hoffe, wir konnten den ersten Podcast noch ein bisschen erweitern und auch noch ein bisschen andere Perspektiven bringen auf das ganze Genre. Ein paar Sachen erwähnen, die wir vorhin nicht erwähnt haben. Haben uns hoffentlich nicht allzu viel gedoppelt mit den Themen. Und deswegen möchte ich mich mit meinen beiden Mitrederinnen hier bedanken und erstmal bedanken bei euch. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich war der Adam. Ich bin Sophie. Ich bin Christina. Okay, also bis zur nächsten Folge vom Fokala Podcast. Ihr werdet sehen, eine neue raus. Ciao.